Freuden kommt, doch einmal das Erlebnis, an das er heimlich und voll Sehnsucht oft gedacht. Für jeden kommt doch einmal das Erlebnis, von dem er träumte in so mancher Nacht. Es kommt der Tag, an dem du weißt, welch Glück es gibt. Es kommt der Tag, an dem es heißt, du bist verliebt. Für jeden kommt doch einmal das Erlebnis, das diese Welt so schön und reich erst macht. Musik.